Aber neulich sagte jemand, da sei Silber drin aus Japans Elektronikindustrie. Wie gerne esse ich Thunfisch, doch die Heimat dieses Tieres sind atomverseuchte Meere und die Strahlung bringt den Tod. Ja, ich esse Thunfisch gerne, doch es gibt nicht mehr sehr viele, denn zu lange hat man technisch überlegen ihn gejagt. Ist der Mensch nicht klug und weise, statt Gesetze zu beachten, hat er nur sich selbst im Maßstab und der Raubbau schreitet fort. Probleme unserer Umwelt nicht ein Zeichen für das Chaos, das entsteht, wenn Egoismus unseren Lebensstil bestimmt. Haben Mensch und Kreatur ein so gebrochenes Verhältnis, dass die Ehrfurcht vor dem Leben als naiv verachtet wird. Unverantwortliches Leben, Maßstablosigkeit und Habgier sind doch letztlich nur die Folge unseres großen Bruchs mit Gott. Wer den Schöpfer stolz missachtet, der veruntreut bald die Schöpfung. Und die Folge ist Verzicht, an dem wir selber schuldig sind. Ich keinen Thunfisch, bin um eine Freude ärmer, bin als menschliches Geschöpf ohne den Schöpfer bald erschöpft. Bin als menschliches Geschöpf ohne den Schöpfer bald erschöpft. Bin als menschliches Geschöpf ohne den Schöpfer bald erschöpft.